Hey, hey, Rock'n'Roll. Ja, das find ich so toll. Wenn wir in die Disco gehen, so viel laute Musik hören, ja, davon wird man ganz doll. Hey, hey, Rock'n'Roll. Hey, hey, Rock'n'Roll. Hey, hey, Rock'n'Roll. Hey, hey, Rock'n'Roll. Das finde ich so toll. Hey, hey, Rock'n'Roll. Ja, da stehe ich drauf. Ich höre lauter heiße Platten und höre gar nicht auf. Ja, sowas finde ich ganz toll. Hey, hey, Rock'n'Roll. Hey, hey, Rock'n'Roll. So toll. Hey, hey, Rock'n'Roll. Ja, das finde ich so toll. Wenn ich in die Sauna gehe, heiße Frauen schwitzen sehe. Oh ja, das finde ich so toll. Hey, Rock'n'Roll. Roll.